Viertens, wie aber reagiert der Mensch? Bei der Beantwortung dieser Frage stützt sich Dr. Bloß vor allem auf die sensationellen Entdeckungen des in Dachau lebenden Freiherrn Gustav von Pohl, der eine 30-jährige Lebensarbeit dem Problem der Wünschelrute gewidmet hat. Dieser Edelmann, den bäuerliche Anhänger den Zauberer von Dachau nennen, beschäftigte sich in den letzten Jahren eindringlich mit den örtlichen Zusammenhängen zwischen gewissen Krankheiten und festgestellten Erdausstrahlungen. Zahlreiche Wohnhäuser, in denen immer wieder ein und dieselbe Erkrankung zum Tode der Inwohner führten, insbesondere die Schlafstätten der Verblichenen, wurden einer gründlichen Untersuchung unterzogen. Dabei kam Herr von Pohl zu dem Resultat, dass vorwiegend Fälle von Schlaflosigkeit, Neurasthenie, Rheumatismus, Ischias, Diabetes, Nieren- und Blasenleiden, vor allem aber Krebs und Geisteskrankheit dort entstanden, wo starke Untergrundströmungen bzw. deren Ausstrahlungen festgestellt wurden. Verschiedene Ärzte, die von diesem Resultat erfuhren, machten aus ihrer Skepsis keinen Hehl. Sie waren geneigt, an ein zufälliges Zusammentreffen ungünstiger Faktoren, keineswegs aber an einen wissenschaftlich nachweisbaren, gesetzmäßigen Zusammenhang zu glauben. Unverzüglich unterzog sich Herr von Pohl der keineswegs leichten Aufgabe, einen geschlossenen Nachweis für die Richtigkeit seiner Beobachtungen anzutreten. Dabei spezialisierte sich der Forscher auf Krebsfälle. Er wählte für seine Untersuchungen zwei bayerische Kleinstädte, und zwar fünftens Vilsbiburg und Grafenau. In Vilsbiburg gilt der Krebs als ein schier traditionelles Übel, während Grafenau zu jenen Ortschaften zählt, in denen diese Menschheitsgeißel nur selten angetroffen wird. Das Gelände beider Städtchen wurde gewissenhaft auf starke Erdströme abgesucht. Die Ergebnisse der Wünschelroutengänge wurden in die Stadtpläne eingetragen und ein sogenanntes Croquois entworfen. Darin wurden dann vom Bürgermeister und dem Bezirksarzt die Krebshäuser und Krebsbetten eingezeichnet, in denen während eines vollen Jahrzehnts, und zwar von 1918 bis 1928, Menschen dem Krebs erlagen. Da stellte sich einwandfrei heraus, dass alle Krebserkrankungen in Betten gelegen und gelitten haben, die über starken negativen elektrischen Strömen oder gar über Kreuzungen solcher Ströme aus verschiedenen Erdtiefen standen. Je tiefer die unterirdische Wasserader verläuft, umso näher ist sie dem Magma, umso stärker wirkt sich ihre elektrische Ladung nach oben aus. So exakt arbeitete die Wünschelrute, dass sogar das Krebsbett des Wächters auf dem Marktturm in Vilsbiburg ausfindig gemacht wurde, obwohl es 22 Meter hoch über der Erde liegt. Über all diese Feststellungen existiert ein Protokoll, das die Unterschriften von sämtlichen Personen trägt, die dem unheimlichen Routengänger scharf auf die Finger gesehen haben und ihn mit Argusaugen bewachten. Man hatte in keinem Augenblick in den Tagen seiner aufregenden Forschungen ihn alleine gelassen, jede Verständigung mit den Einwohnern wurde unterbunden. So manche Vilsbiburger, gar die Bewohner von Krebshäusern, mögen an mittelalterlichen Zauber gedacht haben, als sie den Wünschelroutengänger an der Arbeit sahen. Aber man muss es den Vilsbiburgern lassen, sie bereiteten dem Forscher keine Schwierigkeiten. Sie dachten nicht engherzig an die mögliche Gefährdung des fremden Verkehrsinteresses, hielten es mit der guten Sache und ließen sich nicht entmutigen, als die Ergebnisse in dem folgenden Protokoll niedergelegt wurden. Das Protokoll von Vilsbiburg. Protokoll über die Begehung des Marktes Vilsbiburg am 13. bis 19. Januar 1929 seitens erstens der Herren Erster Bürgermeister J. Brandl, Polizeikommissär Fischer, Polizeiwachtmeister Schachtner, Christian Lechner Senior, Georg Brandl. Zweitens des Wünschelroutenforschers Freiherr Gustav von Pohl, Dachau. Zweck der Begehung. Freiherr von Pohl hatte sich erboten, ein Croquois der unter Vilsbiburg fließenden unterirdischen Wasserläufe zum Zwecke des Nachweises dass sämtliche Todesfälle an Krebs in solchen Häusern erfolgt sein müssten, unter denen besonders starke unterirdische Wasserläufe fließen, anzufertigen. Material. Der Vilsbiburger Bezirksarzt, Herr Obermedizinalrat Dr. Med. Bernhuber, hatte auf Ansuchen des ersten Bürgermeisters Brandl durch die Leichenschauscheine diejenigen Häuser in Vilsbiburg ermittelt, in denen in den Jahren 1918 bis 1928 Todesfälle an Krebs erfolgt waren. Dieses Verzeichnis hat der genannte Herr Bezirksarzt nach Aufstellung dem ersten Bürgermeister übergeben. Es wird hiermit beglaubigt, dass Herr Freiherr von Pohl von dem Inhalt dieses Verzeichnisses weder vor noch während der Begehung Kenntnis erhielt. Das Verzeichnis lag ständig in Vilsbiburg. Begehung. Freiherr von Pohl ist die meiste Zeit mit dem Polizeiwachtmeister Schachtner gegangen und hat ohne Kenntnis von Krebstodesfällen nur ein Croquis der unterirdischen Wasserläufe angefertigt. Polizeiwachtmeister Schachtner ist erst seit dem 23. November 1927 in Vilsbiburg wohnhaft und konnte somit keine Kenntnis von den mehrere Jahre zurückliegenden Krebstodesfällen haben. Die Begehung ist unter allen Vorsichtsmaßregeln so angelegt worden, dass irgendeine Beeinflussung des Herrn Freiherr von Pohl unmöglich war. Der unter Ziffer 1 genannte unparteiische und dem Freiherr kurz vorher bekannte Herr Georg Brandl konnte als Routengänger in jedem Falle nachprüfen, dass stets ein unterirdischer Wasserlauf vorhanden war. Karten. Die anliegenden Karten zeigen die von Freiherr von Pohl ermittelten und von ihm persönlich eingetragenen und nach seiner Ansicht gesundheits-, speziell krebsgefährlichen unterirdischen Wasserläufe in schwarzen Bleistiftstrichen. In diese Karten hat der erste Bürgermeister Brandl die 48 Todesfälle an Krebs aus dem oben genannten Verzeichnis eingetragen. Ergebnis. Aus den Karten zeigt sich die verblüffende Tatsache, dass sämtliche Krebstodesfälle in Vilsbiburg auf den von Freiherr von Pohl eingezeichneten starken unterirdischen Wasserläufen liegen. Soweit der über die Todesfälle orientierte erste Bürgermeister Brandl an der Begehung teilnahm, hat, wenn Freiherr von Pohl ein Haus als krebsgefährlich bezeichnet und in diesen auch ein oder bei mehrstöckigen Häusern zwei übereinander liegende Zimmer und in diesem auch von außen die Stellung und Lage des Sterbebettes angab, eine Besichtigung der betreffenden Häuser stattgefunden. Die von außen erfolgte Angabe des Freiherrn von Pohl hat sich durch Befragen des ersten Bürgermeisters bzw. des begleitenden Polizeibeamten bei den Nachkommen der Verstorbenen in jedem Falle ausnahmslos als richtig erwiesen. Wo in einem Zimmer zwei Betten getrennt standen, verbat sich Freiherr von Pohl sofort jede Auskunft, in welchem Bette der Verstorbene geschlafen hatte, und hat dann zur Verblüffung der Anwesenden jedes Mal richtig angegeben, in welchem Bette der Krebskranke verschieden war. Sogar im Marktturm konnte in der 22 Meter hoch über dem Erdboden gelegenen Wohnung des Turmwächters die gleiche Feststellung gemacht werden. Schlussfolgerung. Es wird hierdurch festgestellt, dass Freiherr von Pohl der Nachweis, dass Todesfälle an Krebs ausnahmslos in Häusern bzw. Zimmern bzw. Betten erfolgten, die über besonders starken unterirdischen Wasserläufen stehen, in vollstem Maße gelungen ist. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. Unterschriften am 19. Januar 1929.